ging so leicht am großen Glück vorbei und lassen uns das Schönste oft entgehen. So manche Liebe bleibt Liebelei, immer wieder heißt es nur, leb wohl, auf Wiedersehen. Wir suchen oft das Glück am falschen Ort, doch wenn wir's merken, dann ist es zu spät. Dann ist die Liebe, dann ist der Traum vom Brot.